Das Führungs- und Gefolgschaftsprinzip wurde abgelöst durch den Parlamentarismus und die Demokratie, durch Volksherrschaft und Massentum. Durch die Überbewertung des Materiellen vom wirtschaftlichen Standpunkt her kam es zur Klassenbildung und zur Sprengung der Volksgemeinschaft. Gewinnsucht, Ichsucht, unbegrenzter Kapitalismus als Folgen. Nicht der Charaktervolle genoss das größere Ansehen, sondern der Reiche. Beginn der Geldherrschaft, der Plutokratie. Die tragenden Ideen waren also Individualismus, Materialismus, Internationalismus, Parlamentarismus, Kapitalismus. Sie bedeuteten eine völlige Umwertung aller germanischen Werte. Die germanische Freiheit als innere Seelenfreiheit, als politische Freiheit verstanden, wurde zur Ichsucht, zur zügellosen und schrankenlosen Freiheit des Einzelnen ohne Bindung zur Gemeinschaft. Die proklamierte Brüderlichkeit entwickelte sich infolge der Klassenunterschiede zum Kampf aller gegen alle. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Der Liberalismus bereitete den Marxismus geistig vor. Hinter allem stand der Jude mit seinem Weltmachtstreben. Die typisch jüdische Wesensart des Ichsüchtigen, Goldsüchtigen, Machtlüsternen wurde deutlich sichtbar. Das Judentum hatte das Netz der Freimaurerei über die ganze Welt gespannt. Die maßgebenden Persönlichkeiten aller Länder aus Politik und Wirtschaft waren hier vertreten, teils willenlose, teils unbewusste Werkzeuge in der verbrecherischen Hand der Juden. So war es den Juden ein leichtes, die Fäden der Politik so zu spinnen, dass das im Wege stehende deutsche Volk außenpolitisch immer mehr eingekreist und innenpolitisch zusehends unterhöhlt wurde. Unter dem Zeichen des Liberalismus erreichten die Juden schließlich in Preußen unter Hardenberg und bald auch im übrigen Deutschland die völlige politische und rechtliche Gleichberechtigung, nachdem sie sie in Amerika und England bereits erlangt hatten. Die gleichen Rechte für die Bekenner der mosaischen Religion werden verkündet. Die Juden dürfen sogar Boden erwerben und Beamte werden. Walter Gehl schreibt, die jüdische Hochfinanz triumphiert. Der Jude Meyer Amschel verdient als Oberhofagent an dem Soldatenhandel des Kurfürsten von Hessen-Kassel ein Vermögen. Seine 5 Söhne, die Rothschilds, finanzieren Napoleon und die Verbündeten. Der Londoner Rothschild verdient durch eine Falschmeldung über den Ausgang von Waterloo an der Börse 20 Millionen Mark. Alle Staaten sind auf Anleihen der Rothschilds angewiesen. Die Vergebung erfolgt nur unter politischen Bedingungen. Das Haus Rothschild wird unsichtbares Herrscherhaus Europas. Den Juden stand nichts mehr im Wege. Die einflussreichsten Stellen in Politik, Wirtschaft und Kultur warteten auf sie. Die Vorherrschaft der Juden leitete sich ein. Mit den Juden und dem Liberalismus zog in alle Kulturvölker die gefährlichste Pest ein, die je ein Volk befallen kann, der Materialismus, die Sucht nach dem sinnlichen und verweichlichten Leben, der Tanz um das goldene Kalb. Und der Individualismus, die Selbstvergötterung und Abkehr von der Gemeinschaft. Mit der Aufgabe der idealistischen Lebensauffassung begann die Auflösung der gesunden Lebensordnungen der Völker und somit aber auch der Verfall. Je weiter er fortschritt, umso mehr steigerte sich die Macht des Judentums. Über das Bürgertum und die Freimaurerei dringt das Gedankengut des Weltbürgertums, der Weltverbrüderung, der zügellosen Freiheit, des hemmungslosen Erwerbsstrebens auch in Deutschland in breiteste Schichten ein. Eine tiefgehende Zersetzung aller bisher noch völkisch bestimmter Anschauungen ist die Folge. Die Arbeit dient nicht mehr als werteschaffendes Mittel der Volksgemeinschaft, sondern lediglich dem Eigennutz. Die Wirtschaft entwickelt sich unabhängig von Volk und Staat zu einem Eigenwesen, das nur die Anhäufung von Gold zum Zwecke hat. Gewissenlose Ausbeutung der Schaffenden lässt einerseits die vom hemmungslosen Kapitalismus getragene jüdisch-bürgerliche Plutokratenschicht, auf der anderen Seite die betrogene Arbeiterklasse entstehen. Die schon vorhandenen sozialen Schäden werden zu unüberbrückbaren Gegensätzen und führen zum Klassenkampf. Die Arbeitermassen werden dem Marxismus geradezu in die Arme getrieben, die völkische Schicksalsgemeinschaft wird zerrissen, wertvolle Volkskraft verbraucht sich im Bruderkampf. Bauerntum vergeht, die Großstädte wachsen. 1910 lebt jeder 5. Deutsche in einer Großstadt. Die Kinderzahl nimmt ab, die Zuwanderung fremden Blutes, namentlich der Ostjuden, nimmt zu. Die rassische Zerkreuzung edlen deutschen Blutes nimmt erschreckende Formen an. Mischehen mit Juden in den oberen Volksschichten sind an der Tagesordnung. In Berlin wurden im Jahre 1926 bei 861 rein jüdischen Ehen 553 Mischehen geschlossen. Die Zahl der Juden-Mischlinge in Deutschland beträgt etwa 750.000. Mit dem dahinschwindenden Rassebewusstsein vergeht echtes Volkstum mehr und mehr. Dafür ergreift das Judentum auf allen Gebieten Besitz vom deutschen Leben. Die Kultur entartet, es gibt nichts mehr, was nicht jüdisch umgeprägt ist. In jüdischem Geist konstruiert man mit rechnendem Verstand ein vernunftgemäßes Staats-, Gesellschafts-, Rechts- und Wirtschaftsleben, das für alle Länder, alle Völker, alle Zeiten passen soll. Das deutsche Volk wird in seiner Masse ziel- und haltlos. Weite Kreise fühlen sich heimatlos. Millionen von deutschen Menschen wandern aus, namentlich nach Nordamerika. Von 1871 bis 1914 verlassen etwa 3 Millionen Menschen die deutsche Heimat. Wertvolles Blut verliert sich in der Welt. Die jüdische Lehre des Liberalismus war die Ursache des deutschen Zusammenbruchs, den Bismarck nur aufhalten konnte. Der Liberalismus ist die heute in England und Amerika, aber auch in den meisten neutralen Staaten herrschende politische Ideenwelt.